بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد zu der vierten Bedingung von La ilaha illallah ist zu der Shahada ist As-Sidq. As-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Der Mensch ist, wenn er Muslim sein will, dazu verpflichtet, die Shahada mit Wahrhaftigkeit auszusprechen. Wenn es wirklich so wäre, dass jeder, der La ilaha illallah ausspricht, ein Muslim ist, dann würde das bedeuten, dass auch die Heuchler Muslime wären, obwohl sie alles andere als wahrhaftig sind. Über sie sagt Allah im Koran, Surah 4, Vers 145, gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Feuers befinden. Ja, in die Höllenfeuers. In Surah 29, Vers 1 bis 3, Elif Lamim, meinen die Menschen etwa, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir haben Iman, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Und in Surah 2, Vers 8 bis 10, unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir haben Iman an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sie sind keine Mu'minun. Sie versuchen Allah und diejenigen, die Iman haben, zu täuschen, zu betrügen. Doch sie betrügen nur sich selbst, ohne es zu merken. In ihren Herzen ist Krankheit und Allah mehrte ihre Krankheit. Für sie wird es schmerzliche Strafe dafür geben, dass sie logen. Mu'ath ibn Jabal radiallahu anhu, der Hadith ist in Bukhari, Muslim. Über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, er überliefert über ihn, dass er sagte: Niemand bezeugt wahrhaftig von seinem Herzen kommend, dass es keinen zu Recht Angebeteten gibt außer Allah und dass Muhammad sein, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist, außer dass Allah ihn, also in Klammern den Bezeugenden, dem Feuer verbietet. Und der andere Hadith in Al-Hakim überliefert. Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Meine Fürsprache ist für den, der aufrichtig La ilaha illallah bezeugt und dessen Herz seiner Zunge glaubt und dessen Zunge seinem Herzen in Klammer glaubt. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.